B4B Gespräch 1. Frau Niemann, ich muss Ihnen von einer Sache erzählen, die mir heute Morgen auf der Station passiert ist, wo ich mich frage, ob ich das in unserem hausinternen Qualitätsmanagement für kritische Ereignisse aufnehmen soll. Schildern Sie mir bitte kurz den Fall. Ich habe bei einer Patientin wegen starker Schmerzen eine Kurzinfusion mit Pyrithramid, wie üblich 7,5 × 50 NaCl, angeordnet. Ich hab's dem jungen Pfleger Sven so gesagt und gar nicht darüber nachgedacht, dass er ja ganz frisch auf der Station ist. Und dann? Es dauerte jedenfalls eine Ewigkeit, bis er die Infusionslösung hergestellt hatte, und ich habe ihn ein wenig angefrotzelt, was er so veranstaltet habe, um die Lösung herzustellen. Naja, und er meinte nur, dass es schon seine Zeit brauche, bis man 7,5 Ampullen in die Infusionsflasche gespritzt habe. Oh je, 7,5 Ampullen? Ja, da ist mir ganz heiß geworden. Stellen Sie sich vor, die Patientin hätte die Infusion bekommen. Ich meine, ich habe, um ehrlich zu sein, wie üblich 7,5 gesagt und nichts über die Dosierung. Ja, und er hat statt einer halben Ampulle mit 7,5 Milligramm 7,5 Ampullen in die Lösung gegeben. Das waren ja dann über 100 Milligramm. Das werde ich natürlich nie wieder machen. Also, erst einmal finde ich es sehr gut, dass Sie mir darüber berichten. Und dann denke ich, dass es wichtig ist, den Fall in unserem Meldesystem zu dokumentieren. Das hilft allen Beteiligten, mögliche Fehler zu verhindern. Sie wissen ja jetzt, wie Sie es sagen müssen, oder? Gewiss.